dann Führer selbst, dann Schirmherrn unserer Anstalt, müssen wir am heutigen Tage vermissen. Er steht inmitten seiner Truppen im siegreichen Kampfe für die Freiheit, die Kultur und die Zivilisation im Osten unseres Kontinents. Wir alle, die wir heute hier zusammengekommen sind, danken dem Führer, dass er auch in diesem Jahr den Befehl gegeben hat, trotz des Krieges eine Ausstellung deutscher Kunst zu schaffen. Mit Freuden haben wir den Befehl des Führers aufgegriffen. Will doch das deutsche Volk gerade in dieser Zeit stärkster Kraftanspannung in seinen Künstlern beweisen, dass es berufen ist, die menschliche Kultur zu verteidigen und aus den Irrungen der Vergangenheit herauszuführen. Unserer geistigen Führerstellung leuchtendes Zeugnis seien die Werke der deutschen Meister.